Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war. In der Münz- und Grenadierstraße und in der Schändelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr Kommissar. Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden, mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System, jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug durchsucht. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckschriftenmaterial, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen und Ähnlichem. Eine lange, endlos lange Reihe von Polizeiwagen setzt mit Beamten, Karabinern, Maschinenpistolen, rückt daran, voran 30, 35 Motorradler, die schwarzen Husaren, Kerls in schwarzen Lederuniformen, umgehängten Karabinern, auf starken, schnellen Motorrädern, jagen die Straße entlang, dahinter 15, 20 große Polizeibereitschaftswagen mit je ungefähr 30 Schutzpolizeibeamten, außerdem 60, 80 Kriminalbeamte hier von der politischen Polizei im Horst-Wessel-Haus. Und neuerdings führte jetzt die ZBV immer eine große Abteilung, ein Kommando SS mit, die die Arbeit der Schutzpolizei unterstützt. Die Motorradler umzingeln den ganzen Komplex, springen von ihren Maschinen ab, warten, bis die anderen Wagen heran sind. Und wenn dann die großen Bereitschaftswagen angekommen sind, die Schutzpolizei überall verteilt ist, vor den Hauseingängen und auf den Höfen vor allen Dingen, dann begeben sich die Beamten der Motorradstaffel auf die Dächer rauf. Ein ungeheures Aufsehen, eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären, bei allen Leuten, die uns seit Jahren unterdrücken wollten, die nationale Bewegung niederknebeln wollen. Sie haben alle in ihren Wohnungen noch tausenderlei Drucksachen versteckt, verbotes Hetzmaterial. Bevor sie überhaupt zur Besinnung kommen, sind die einzelnen Suchkommandos in die Häuser eingedrungen. Alles ist genau vorbereitet. Gleichzeitig werden von jeder Seite, von jeder Straßenecke die Häuser durchsucht. Die Beamten stürmen die Treppen hinauf. Achtung, Polizei, aufmachen! Oft sind die Leute unterwegs, weg. Oder sie haben nur Angst und sie werfen die Schlüssel sogar hinaus, um nur nicht behelligt zu werden. Dann ist die Polizei natürlich gezwungen, mit Dietrichen die verschlossenen Wohnungen zu öffnen. Kurz nach Beginn der Aktion kommen dann die ersten politischen Gefangenen. Sie sind jetzt hier mitten in der Grenadierstraße. Hier der Verkehr, der geht weiter, die Wagen fahren vorüber, Beamte stehen noch herum, die Aktion ist beinahe beendet. Einzelne Suchkommandos sind noch unterwegs. Vor mir stehen zwei große Polizeiwagen, dem einen sind 10, auf dem anderen nochmal, eben 10, 15 politische Gefangene. Kommissar Fähnrich, wir wollen mal mit ihm sprechen, warum die festgenommen wurden. Herr Kommissar, warum ist dieser Mann hier festgenommen, auf diesem Wagen hier? Einen Moment, ich kann das nicht so übersehen, ich werde mir mal seinen Pass geben lassen. Ja. Haben Sie keinen Pass da? Zu verlängern. Wie? Ich habe ihn gegeben zu verlängern. Wann haben Sie den Pass zum Verlängern gegeben? Am Freitag. Freitag? Ja. So, dann haben Sie da nicht eine Bescheinigung bekommen? Nein, weil die Nummer habe ich nicht kennen, aber ich habe bloß eine Nummer bekommen. Ich wohne 36. Wo ist denn die Nummer? Eine Nummer zu Hause habe ich sie. Ach so, den müssen Sie aber bei sich tragen. Ich habe ja. Damit Sie in der Lage sind, sich auszuweisen. Ja, ich wohne 36. Haben Sie denn gar keine Ausweispapiere bei sich? Nein, ich wohne doch hier und Kirchen. Na, das werden wir doch auf dem Polizeipräsidium feststellen, ne? Bitte, aber ich brauche doch. Ja, wir stellen das oben fest. Ich habe noch nicht gegessen. Ja, wir kommen. Stellen es oben fest. 32 Jahre wohne ich auf ein Revier. Ja, er ist Ausländer, ja? Pole. Was sind Sie für ein Staatsangehöriger? Tarnow. Wo sind Sie geboren? Tarnow. In Tarnow? In Tarnow. Ah, Sie sind polnischer Staatsangehöriger, Polnischer Staatsangehöriger, jawohl. Sagen Sie mal, Wie lange sind Sie in Deutschland jetzt? Seit 27. März 97. Was machen Sie denn eigentlich in Deutschland? Ich habe ein Möbelgeschäft. Hier und Skirr, Platz 4. Aha, aber keine Aufenthaltsgenehmigung? Ich wohne noch 36 Jahre. Ich habe mir von Polizeirevier gesagt, ich habe es nicht nötig. Na. Weil ich 36 Jahre hier wohne. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich in Deutschland hier? Warum sind Sie eigentlich nach Deutschland gekommen? Sagen wir mal, Sachen. Was? Man muss mir Sachen durch die... Sie meinen, Sie können ja besser Geld verdienen, was? Nein, nein. Sie nehmen deutschen Leuten, deutschen Arbeitern das Brot weg? Nein, man muss mit der Klappen finden. So, na.